Erster lobt Gott in seinem Haus. Lobt ihn im Himmel. Er ist sehr mächtig. Zweiter lobt Gott für seine Taten. Er macht große Dinge. Er ist sehr groß. Dritter lobt Gott mit der Trompete. Lobt ihn mit der Harfe. Spielt Musik für ihn. Vierter lobt Gott mit der Trommel. Tanzt für ihn. Spielt Musik auf Saiten und Flöten. Fünfter lobt Gott mit lauten Becken. Macht laute Musik für ihn. Sechster, alles, was lebt, soll Gott loben. Lobt den Herrn.